Welt. Jedes leere Portemonnaie kommt auch mal wieder auf dem Geld. Das Leben ist wie eine Achterbahn, der wir rauf und runter fahren. Uns große Freude und tiefen Schmerz, weil wir tanzen leider nur noch. Für jenen kommt ein Farbe in das monotone Grau. Wir alle hatten leere Betten und darin auch alle Frauen. Das Leben ist wie eine Achterbahn, in der wir rauchen.